Ich stehe hier und Kompromisse war noch nie mein Ding. Sag, was ich denke, weil ich grundsätzlich anders bin. Ich sehe die Dinge anders und denk, was du längst schon denkst. Für Freiheit muss man kämpfen, man bekommt hier nichts geschenkt. Das ist mein Land, meine Heimat, hier bin ich geboren. Hier will ich sterben, das hab ich mir geschworen. Hier leben Frauen und Kinder, meine Liebe, mein höchstes Gut. Und ich werde dafür streiten, bis zum letzten Atemzug. In Freiheit zu leben ist ein Traum und bleibt der Utopie. Das Recht, frei zu denken, gab es hier doch wirklich nie. Die Wahrheit ist nicht gern gehört und man jagt dich wie ein wildes Tier. Doch Kompromisse waren noch nie mein Ding und deshalb stehe ich hier. Das ist mein Land, meine Heimat, hier bin ich geboren. Hier will ich sterben, das hab ich mir geschworen. Hier leben Frauen und Kinder, meine Liebe, mein höchstes Gut. Und ich werde dafür streiten, bis zum letzten Atemzug. Das ist mein Land, meine Heimat, hier bin ich geboren. Hier will ich sterben, das hab ich mir geschworen. Hier leben Frauen und Kinder, meine Liebe, mein höchstes Gut. Und ich werde dafür streiten, bis zum letzten Atemzug. Ich werde weiter rebellieren, außer Stolz zu sterben. Kann mir doch nichts passieren, von meinen Beinen werde ich niemals weichen. Keiner wird verschont. Dieses Erbe werde ich weitertragen, vom Vater bis zum Sohn. Das ist mein Land, meine Heimat, hier bin ich geboren. Hier will ich sterben, das hab ich mir geschworen. Hier leben Frauen und Kinder, meine Liebe, mein höchstes Gut. Und ich werde dafür streiten, bis zum letzten Atemzug. Das ist mein Land, meine Heimat, hier bin ich geboren. Hier will ich sterben, das hab ich mir geschworen. Hier leben Frauen und Kinder, meine Liebe, mein höchstes Gut. Und ich werde dafür streiten, bis zum letzten Atemzug.